Vergesst ihr nie, ich bin ein Chaos-Genie, hab immer Energie. Ich mache Sachen, lass es krachen, will nur lachen, Party machen. Und dann such ich nach der Richtigen, mach nicht den Wichtigen. Denn es ist mir wichtig, dass du mich richtig kennst, bevor du mich nippst. Ein gutes Stück meines Lebens wird mir rennt. Und wenn du brennst so wie ich, denkst du wie ich, fühlst du mich gegen den Strich. Dann haben wir eine gute Zeit zu zweit, bis in alle Ewigkeit. All it feels good for me. Ist meine Einzelschleife. Fette Regenmacher, Schokoladenfall wie Sacher. Bop, bop, bop, bop, bop. Hier kommt der Reinmacher. Gesagt, getan, es wird es scharf gegessen. Schattenschrei, Knochen, die auf schwarzen Messen. Hört ihr meine Reime, eure Gehirnzellen fressen. Olli 98, ihr seid davon besessen. Seid ihr gescheit, dann seid bereit. Seid ihr gescheit, dann seid bereit. Seid ihr gescheit, dann seid bereit. Und vergesst nie, Olli P ist gut für mich. Olli P ist gut für mich. Ganz galant nehme ich deine Hand und entführe dich in ein fernes Land. Unerkannt, wo wir nichts mehr brauchen, Luft und Liebe rauchen. Ich will Liebesschwüre hauchen und nach Schätzen tauchen. Will ich oben am Strand, will mich wälzen im Sand. Bis im Rand mit dir gehen und danach mal weitersehen. Mich zum Groove mit dir drehen und drehen und drehen. Wir bleiben niemals stehen, wir wollen weitergehen. Wollen weiterziehen und dem Alltag entfliehen. Wie ein Delfin im Meer, völlig frei und leger. Ohne Raum, ohne Zeit, bist du jetzt bereit? Ich weiß, was ich tue, jetzt kommst du! All it feels good.